Deutschlandfunk Kultur Tonart. Für viele ist Weltmusik Musik, die nicht aus der westlichen Welt stammt, also Musik aus Afrika, Lateinamerika, Indien oder anderen Kontinenten, die früher als dritte Welt bezeichnet wurden. Zur Weltmusik hinzugerechnet werden da auch regionale Musikstile, wie zum Beispiel keltische Musik aus der Bretagne oder aus Irland. Wir wollen heute einmal die Perspektive wechseln und fragen nun, was ist eigentlich Weltmusik woanders? Welche Art von Weltmusik hören die Menschen anderswo? Martina Zimmermann ist zurzeit in Senegal unterwegs, ein Land, in dem es mehr Künstler als sonst wo auf dem Quadratmeter gibt. Man denke nur an die international bekannten Musiker Youssou N'Dour, Touré Kounda, Baba Mal, Ismaël Lô, Fada Freddy und viele mehr. Unsere Frage, was bedeutet Weltmusik für Sie, Martina Zimmermann, berichtet. In Senegal hören wir jede Art von Musik. Wir sind ein musikalischer Melting Pot, behauptet DJ Fayad. Weltmusik bedeutet aber in Senegal Musik aus den Nachbarländern Guinea-Bissau oder von den Kapverden, auch aus Nigeria, weil in Senegal viele Nigerianer und Uganda leben. Auch Zouk und Salsa seien sehr präsent. Sogar die Senegalesen spielen Salsa, meint der DJ, der seit 15 Jahren auf Partys, Hochzeiten, in Restaurants und Diskotheken mixt. Diesen Stil nenne man Salsa Mbalach. DJ Fayad legt auf, was beim jeweiligen Publikum ankommt. In Mode ist derzeit auch Popmusik der 80er Jahre. In ein paar Discos der Hauptstadt Dakar wird sogar auf Elektro getanzt. Der Dauerbrenner beim sogenannten einfachen Volk bleibt aber typisch senegalesische Mbalach-Musik. Wer in Senegal in ein Kollektivtaxi steigt, bekommt Youssou N'Dour oder Wali Seck zu hören. Le rythme là, c'est le savoir que font les griots là. Das ist ein Rhythmus, der von den Griots gesungen und von den Sabar-Trommeln gespielt wurde. Diesen Rhythmus haben die Musiker auch auf moderne Instrumente übertragen, erklärt Bassist Cheikh Lo. Eine Trommel entspreche dem Bass, eine andere begleite diesen, wieder eine andere Trommel spiele ein Solo. Die Musiker übersetzen den Rhythmus der traditionellen Marimba auch auf den Synthesizer. Der Bassist tritt mit der Band Kams Group an der sogenannten kleinen Küste auf, dem senegalesischen Urlauberparadies, 80 Kilometer südlich der Hauptstadt Dakar. Wir spielen alles, sogar klassische Musik, Tango, Paso Doble und Walzer, Jazz und Salsa. Der Musiker lernt zu Hause und arbeitet zum Beispiel auch mit Partitionen von Miles Davis, um seine Technik zu verbessern. Che Rasta ist eine Kneipe in La Somon, die nur über die Meereszunge einer Lagune per Boot zu erreichen ist. Von der Terrasse bei Rasta fällt der Blick auf die Mangroven und viele Vogelarten eines Naturparadieses. Das Dekor bei Rasta ist in Rot-Gelb-Grün, den Farben Senegals, Afrikas und Jamaikas, liebevoll mit Muscheln geschmückt. Porträts von Bob Marley und Haile Selassie zieren die Wände. Der Wirt mit dem Spitznamen Rasta meint, es sei ein universeller Ort von Liebe, Frieden, Einheit der Völker und Vergebung. Rasta legt hier auch die Musik auf. Reggae, aber auch die senegalesischen Stars von Baba Mal bis Touré Kounda sowie Musik vom gesamten afrikanischen Kontinent. On est sur la world music. Wir hören Weltmusik, erklärt Rasta, der mit bürgerlichem Namen Mohamed Ba heißt. Aber die Senegalesen hören durchaus auch Johnny Hallyday. Jeder könne hier O Marie si tu savais singen oder Allumer le feu. Es gebe eine franco-senegalesische Kultur. Der erste Präsident Leopold Sédar Senghor, ein Poet und ein Mann von Kultur, habe bereits von Wurzeln vor der Öffnung gesprochen, so Rasta. Die Senegalesen mögen ihre Wurzeln, Aber sie schließen sich nicht in ihren Traditionen ein. Sie schauen, lesen, interessieren sich für die Kultur der anderen. Und sie tauschen ihr Lächeln mit anderen aus. Das sei Senegal. Ein panafrikanisches Phänomen findet auch in Senegal statt. Kommerzielle urbane Musik zwischen Rap und Afro-Trap, zwischen Algier und Kapstadt, wird heute von der Jugend in allen Ländern des Kontinents und der Diaspora gehört. Internet macht's möglich. In Supermärkten und Diskotheken läuft auch westliche Popmusik. Musik sei eben ohne Grenzen, meint Cheikh Diop. Seine Lieblingsgruppe seien die Scorpions, sagt der Schlagzeuger, der in der Tanzband Camp Scroop jede Art von Unterhaltungsmusik spielt. Zu Hause höre er hingegen viel Hardrock. Das sei seine Lieblingsmusik. Ein Freund aus Frankreich habe sie ihm vor Jahren auf Kassetten mitgebracht. Das erste Mal habe er die Scorpions auf einem Walkman gehört. Das Stück heißt Blackout.